Heute behandeln wir inshallah den 72. Vers bis zum 78. Vers. Lesen wir mal erstmal die Übersetzung in deutscher Sprache inshallah. Dort heißt es wie folgt: Und ein Teil von den Leuten der Schrift sagt: Glaubt an das, was auf diejenigen, die glauben, als Offenbarung herabgesandt worden ist. Am Anfang des Tages und verleugnet es wieder an seinem Ende, auf das sie umkehren mögen. Und glaubt nur jemandem, der eurer Religion folgt. Sag, gewiss, die wahre Rechtleitung ist Allahs Rechtleitung. Und glaubt nicht, dass auch jemandem anderen das Gleiche gegeben werde, was euch gegeben wurde, oder dass man mit euch zu Recht vor eurem Herrn streite. Sag, gewiss, die Huld liegt in Allahs Hand. Er gewährt sie, wem er will, und Allah ist allumfassend und allwissend. Er zeichnet mit seinem Erbarmen, wen er will, aus, und Allah besitzt große Huld. Unter den Leuten der Schrift gibt es manche, die, wenn du ihnen einen Qintar anvertraust, ihn dir wieder aushändigen. Es gibt unter ihnen aber auch manche, die, wenn du ihnen einen Dinar nur anvertraust, ihn dir nicht wieder aushändigen, es sei denn, du bist ständig hinter ihnen her. Dies, weil sie sagen, gegen uns kann man der schriftunkundigen Wegen nicht vorgehen. Und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Aber nein, wer seinen Bund hält und gottesfürchtig ist, gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil und Allah wird am Tag der Auferstehung weder zu ihnen sprechen, noch sie anschauen, noch sie läutern. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und wahrlich, eine Gruppe von ihnen verdreht mit seinen Zungen die Schrift, damit ihr es für zur Schrift gehörig haltet, während es nicht zur Schrift gehört, und sie sagen, es ist von Allah, während es nicht von Allah ist. Und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Kehren wir wieder zurück zum 72. Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala bereits vom 69. Vers an hat, Allah subhanahu wa ta'ala enthüllt uns einige Geheimnisse, einige Sachen, die das Volk der Schrift gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam hegen und vorhaben, sodass wir wissen, wie sie über uns denken. Und gleichzeitig, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilt, wie andere über uns denken, und das natürlich für uns ein Vorteil ist, weil wir auf unserer Seite jemanden haben, der allwissend ist, also können wir niemals eine Niederlage erleiden. Gleichzeitig ist es ein Wunder für die Leute, die diese Verse hören, denn diese Menschen, die Juden, Christen, wenn sie diese Verse hören und Allah sagt ihnen, was sie insgeheim sprechen unter sich und was ihre Gedanken sind, ja, dann müssen sie Muslime werden, denn das sind dann Beweise für sie, dass Allah die Wahrheit spricht und dass dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam tatsächlich eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hat. Denn niemand kennt die Gedanken und das, was insgeheim gesprochen wird, außer Allah. Und ein Teil von den Leuten der Schrift sagt, glaubt an das. Warum ein Teil? Ja, weil es gibt auch Ehrliche unter ihnen. Es gibt auch Ehrliche unter ihnen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam akzeptiert haben und Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten anerkannt haben. Ein Teil von ihnen aber hat das nicht getan und sagt, glaubt an das, was auf diejenigen, die glauben, als Offenbarung herabgesandt worden ist am Anfang des Tages. Und am Ende des Tages verleugnet es wieder. Also sollten sie am Anfang des Tages so tun, als wären sie gläubige Menschen. Und dann am Ende des Tages sollten sie wieder verleugnen, dass sie Muslime sind. Was ist der Sinn? Ja, dass der Sinn ist, die Leute vom richtigen Weg abzubringen. Denn dadurch, dass jemand in den Islam offensichtlich eintritt und so tut, als wäre ein Muslim, besonders die ihre Gelehrten, und danach, besonders also Leute, die was zu sagen haben, und dann kehren sie zurück zu ihren Leuten am Abend und sagen, nee, wir sind keine Muslime mehr, weil der Islam ist nicht das, was wir eigentlich erwartet hatten, und wir finden dort gar nicht diese ganzen tollen Sachen, die man eigentlich gedacht hat, dass man sie findet, und das ist gar nicht die Wahrheit, das ist das und das und das, und fängt an zu lügen, dann natürlich ist man eine große Fitna, eine Versuchung für diese anderen Menschen, und die anderen Menschen werden davon abgehalten, den Islam kennenzulernen, weil sie sagen, Unsere edlen Gelehrten haben den Islam kennengelernt und sind wieder ausgetreten und wir vertrauen ihnen, deswegen wird der Islam schon nichts Gutes sein und wir werden ihn auch selbst nicht annehmen. Und das ist, wie heißt es, auch eine der Weisheiten im Islam, warum jemand, wenn er seine Religion verlässt, zum Tode verurteilt wird, al-Murtad, unter Übereinkunft der muslimischen Gelehrten. Warum? Ja, weil er das nämlich aus Heuchelei gemacht haben könnte. Man weiß nicht. Und dass jemand, der den Islam verlässt, immer, kann man als Regel nehmen, immer ruft zum Unglauben auf. Immer. Immer. Also jemand, der den Islam verlassen hat, immer wird sagen, dass das ist ja klar, weil wenn er vom Islam überzeugt wäre, würde er natürlich nicht gegen den Islam was sagen. Ja? Er ruft immer gegen den Islam auf und sagt, ich war Muslim, ich habe die Muslime kennengelernt und ich habe auch mit denen gebetet und alles mögliche. Ich kenne das alles, was du mir erzählen willst. Das ist aber doch nicht die Wahrheit und so weiter und so fort. Ja. Auf dass sie umkehren mögen, auf dass sie umkehren mögen, eben, dass die einfachen, Muslime auch vom Glauben abfallen. Und wie gesagt, dass die anderen Menschen erst gar nicht den Islam kennenlernen. Ja. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und glaubt nur jemandem, also sie sagen das weiter, unter sich, Qatada, ein Tafsir-Gelehrter der Tabi'in, rahimahullah, sagte, gemeint ist hier, die Juden sagen das unter sich und glaubt nur jemandem, der eurer Religion folgt. Ein Jude sagt zum anderen, offensichtlich die Juden von Khaybar in Medina, die sagen unter sich, glaubt nur jemandem, der eurer Religion folgt, eurem Judentum folgt. Sag, gewiss, die wahre Rechtleitung ist Allahs Rechtleitung. Und glaubt nicht, dass auch jemandem anderen das Gleiche gegeben werde, was euch gegeben wurde, oder dass man mit euch zu Recht vor eurem Herrn streite. Diese Übersetzung, also ist sehr, sehr seltsam. Diese Übersetzung hier ist sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, was ihr in anderen Sprachen habt, aber auf Arabisch und im Tafsir habe ich nichts gefunden, was auf diese Übersetzung hinweisen könnte. Weil im Arabischen ist ein Ausdruck verwendet oder der Satz nicht vollkommen ausgedrückt, sondern den Rest denkt man sich dazu. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ. Und da steht nichts von und glaubt nicht oder zu Recht. All das, was in Klammern ist, steht nicht im arabischen Text drin. Und deswegen, ehrlich gesagt, fällt es mir sehr schwer zu verstehen, was mit dem deutschen Text gemeint sein soll. Ja, ich verstehe es nicht. Vielleicht versteht ihr es in eurer Sprache, die ihr es habt. Aber, wie gesagt, im Tafsir ausgelegt ist es wie folgt. Und zwar, dass die Neid und Hass ist es, also das ist die Bedeutung des Verses. Neid und Hass ist es, warum ihr so handelt. Neid und Hass ist der Grund, warum ihr so handelt. Also der Grund, warum ihr den Propheten sallallahu alaihi wasallam leugnet. Ihr wollt nicht, dass jemandem das Prophetentum gegeben wird, so wie es euch gegeben worden ist. Ein yu'ta ahadum mithla ma utitum. Dass auch jemandem das Gleiche gegeben werde, was euch gegeben wurde. Das ist dem Satz gemeint. Also ihr seid voller Neid und Hass erfüllt, dass einem Araber jetzt von Bani Ismail das Prophetentum gegeben wird, nachdem das Prophetentum eigentlich die ganzen Jahre bei euch gewesen ist. Ja? Das haben sie verabscheut. Das haben sie nicht akzeptieren wollen. Dass einer von Bani Ismail das Prophetentum erhält. Sie wollten einer von Bani Israel, dass das Prophetentum erhält. Das war deren Problem. Ihr wollt nicht, dass jemand das Prophetentum erhält, so wie ihr, dann wird man damit gegen euch argumentieren am Tag der Auferstehung. Das ist der zweite Teilsatz. Oder dass man mit euch zu Recht vor eurem Herrn streite. Also, wenn nämlich eine andere Gruppe jetzt, also ihr Juden habt ein Buch, ein Taurah, und ihr könnt daraus lesen, was Tauhid ist und so weiter und so, was Halal, was Haram ist und was Kufr und was Iman ist und so weiter und so fort. Aber jetzt, ihr haltet euch ja selbst gar nicht mehr daran, was ihr da gemacht habt. Teilweise verfälscht ihr die Worte, wie wir gleich sehen werden und so weiter und so fort. Jetzt seid ihr voller Hass erfüllt, dass jetzt plötzlich jemand anderes außer euch auch ein Wahi, eine Offenbarung bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, und dann werden sie gegen euch argumentieren können. Sie sind Zeugen gegen euch. Weil wir Muslime sind Zeugen gegen die anderen Menschen. Ja, wir werden Zeugnis ablegen, dass das, was sie gesagt haben über ihre Religion, nicht die Wahrheit ist. Weil es gibt Dinge, die ändern sich nicht innerhalb von irgendeiner Scharia, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Zu den Sachen, die sich niemals ändern werden, ist zum Beispiel der Tawhid. Ist klar. Alle Iman-Inhalte, alle Glaubensinhalte werden sich niemals ändern. Was sich ändern könnte, sind Gesetze. Können sich ändern. Aber La ilaha illallah wird sich niemals ändern. Und dass du immer dem Propheten folgen musst, der zu deiner Zeit da war oder zuletzt da war, das wird sich niemals ändern und hat sich auch niemals geändert. Also waren sie voller, der Hass und Neid war der Grund, dass sie es verabscheut haben oder dass sie geleugnet haben, an diesen Propheten zu glauben. Und dieser wird nämlich ein Argument gegen euch sein am Tag der Auferstehung und wird gegen euch argumentieren können, Yawm al-Qiyamah. Und das ist, was sie verabscheut natürlich haben. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sag, gewiss, die Huld liegt in Allahs Hand. Al-Fadl ist von Allah. Al-Fadl ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was ist hier mit Fadl gemeint? Natürlich jegliche Form von Fadl von Allah, jegliche Form von Huld und Gunsterweisung, all jede Form. Aber insbesondere das Prophetentum. Allah setzt, gibt seine Huld. Das ist eine große Fadl von Allah, wenn jemand ein Prophetentum gibt. Das heißt, er erhöht ihn um Stufen über alle anderen Menschen. Das heißt, jemand gibt ein Prophetentum. Und wenn unter deinem Volk ein Prophet ist, dann bist du was Besonderes. Selbstverständlich. Also ich meine, was Besonderes in der Hinsicht, dass du in einem Volk bist, wo ein Prophet gibt. Ja, dass du natürlich in der Regel dann mehr Wissen haben wirst, weil du bei ihm zusammen bist und ihn sehen wirst, ist eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah wollte, hätte er den Propheten Muhammad zu einem anderen Volk entsenden können. Aber dadurch hatten die Menschen, die geglaubt haben, außenrum, einen riesigen Vorteil. Selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite, das war es kein Grund, um dass sie Muslime werden, alle. Weil es gab genug Feinde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also das ist nicht der einzige Maßstab. Und Allah subhanahu wa ta'ala, diese Huld gibt er, wem er will. Er hat den Juden, den Kindern Israels, so viel gegeben. Man, die Gelehrten sagen, dass die meisten Propheten von den Kindern Israels gewesen sind. Weil zwischen Musa a.s. und Isa a.s. gab es keine Unterbrechung in der Kette der Gesandten. Immer war irgendein Prophet da. Manchmal sogar bis zu 3 Propheten waren da, wie Allah es im Koran mitgeteilt hat. Gleichzeitig. Musa selbst war zu zweit. Und Harun zusammen. A.s. Also das ist eine gewaltige Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir machen uns bewusst, dass eigentlich bei den Menschen gab es immer Propheten. Ab Nuh a.s., also zwischen Nuh und Adam war ja kein Prophet, aber nach Nuh gab es eigentlich immer Propheten. Nur jetzt, seit ungefähr 1400 Jahren, gibt es keine Propheten mehr. Ja? Und zwischen Isa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es auch eine Zeit von ungefähr 600 Jahren keinen Propheten. Aber ansonsten, die Menschheit, da waren immer Propheten da. Also wir sind eher jetzt in einer Ausnahmesituation. Einer kleineren Zeitspanne. Ja. Allah gewährt sie, wem er will. Er bestimmt, wer Prophet wird und wo das Prophetentum hingeht. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Allumfassend. Seine Gunst umfasst alles. Und allwissend, er weiß, wer ein Muslim ist. Und er weiß, wer seine Huld verdient und er weiß, warum er wo das Prophetentum gibt oder setzt. Er zeichnet mit seinem, 74. Vers, er zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will, und Allah besitzt große Huld. Und also Allah gibt sein Rahma, wem er will, unter anderem natürlich das Prophetentum, wem er will, und Allah besitzt große Huld. Und deswegen bitten wir Allah, also wenn Allah zu uns sagt, er ist Besitzer von großer Huld, dann bedeutet das für uns, dass wir ihn darum bitten, dass er von uns seine Huld gibt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er von uns von seiner Huld zuteil gibt, im Diesseits und auch im Jenseits. طيب. Jetzt offenbart uns Allah subhanahu wa ta'ala eine weitere Sache über das Volk der Schrift und sagt, unter den Leuten der Schrift, und gemeint ist die Juden und die Christen, klar. Unter den Leuten der Schrift gibt es manche, die, wenn du ihnen einen Qintar anvertraust, ihn dir wieder aushändigen. Also, es gibt manche von ihnen, die sind ehrlich. Wenn du für ihnen sehr viel Geld ausleihst, nicht oder ausleihst, sondern wenn du ihnen sehr viel Geld anvertraust, aufzubewahren oder ähnliches, dann wird er dir ihn auch wieder zurückgeben. Weil der Iman an Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Akhir, oder Glaube an die Abrechnung, ist bei ihnen auch vorhanden. Ist bei ihnen auch vorhanden. Wenn nicht so natürlich intensiv wie bei den Muslimen, Alhamdulillah, aber der Iman an die Auferstehung und an die Abrechnung, an Paradies und an die Hölle, ist beim Volk der Schrift ebenfalls vorhanden. Deswegen kann es durchaus sein, dass es unter ihnen gibt, die diesen Tag fürchten. Aber es gibt allerdings auch welche unter ihnen, die, wenn du ihnen einen Dinar anvertraust, also nur wenig Geld anvertraust, dann händigen sie dir nicht mehr aus. Es sei denn, du bist ständig hinter ihnen her. Es sei denn, du bist ständig hinter ihnen her. Und Qintar und Dinar sind zwei Maßeinheiten der damaligen Zeit gewesen. Qintar steht hier als Anmerkung, ein großes Gewichtsmaß entspricht etwa 1000 Dinaren, wobei ein Dinar eine Goldmünze ist. Wallahu a'lam. Und dann gibt es auch noch Dirham, ne? Wie dem auch sei, gemeint ist natürlich, dass wenn du ihnen, es gibt manche, die so ehrlich sind, egal wie viel ihnen du ihnen anvertraust, sie geben es dir auch wieder zurück. Und es gibt manche, Wallahu musta'an, wenn du ihnen selbst nur wenig geben würdest, also viel erst recht, dann geben sie es dir nicht zurück, es sei denn, du bist ständig hinter ihnen her. Okay. Manche Gelehrte haben aus diesem Vers abgeleitet, dass jemand, der, wie heißt es, Schulden hat, und seine Schulden nicht begleicht, obwohl er kann, eingesperrt werden darf. Ja. Weil wie kannst du jemandem ständig hinterher sein? Eine Form davon ist, indem du ihn einsperrst. Dann hast du auch ständig die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, das von ihm zu verlangen. Ja. Das haben manche Gelehrte haben aus diesem Vers abgeleitet, dass jemand, der seine Schulden nicht bezahlt, obwohl er imstande dazu ist, ja, eingesperrt werden darf. Tayyip. Was war der Grund, warum die Juden das gemacht haben? Nicht aus reiner Unehrlichkeit, nein. Oder die Christen, nein, nein, nicht deswegen. Sondern, hier sagt Allah SWT uns den Grund, dies, weil sie sagen, gegen uns kann man der Schriftunkundigen wegen nicht vorgehen. Gegen uns kann man der Schriftunkundigen wegen nicht vorgehen. Das heißt, wenn wir irgendetwas gegenüber die Schriftunkundigen getan haben, kann man uns dafür nicht zur Rechenschaft ziehen? Oder wird man uns dafür nicht zur Rechenschaft ziehen? Ist es für uns keine Sünde? Wer sind die Schriftunkundigen? Das sind die Muschrikin der Araber. Die arabischen Muschrikin. Also haben sie geglaubt, in ihrem Glauben ist so, wenn wir etwas tun gegenüber Andersgläubige, zum Beispiel die Muschrikin, die Götzendiener, die Araber, weil es damals die Araber waren, dann ist das für uns keine Sünde. Wir dürfen von ihnen ruhig was nehmen und brauchen es ihnen nicht zurückzugeben. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über sie? Also sie glauben also, dass sie sind, wie heißt es, die gläubigen Menschen, ist klar, jede Gemeinschaft glaubt, sie ist die gläubigen Menschen. Und sie sagen, alle anderen sind unrein, ungläubig und alle anderen Vermögen und so weiter sind halal. Allah subhanahu wa ta'ala entgegnet dieser Sache, indem er ihnen sagt, und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Was bedeutet das? Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, sie versuchen Allah subhanahu wa ta'ala zu betrügen. Und man darf niemanden betrügen. Und wem haben sie betrogen? Ja, sie betrügen Menschen. Warum? Weil sie keine Juden sind. Sie nehmen von ihnen Zinsen. Oder verkaufen ihnen verbotene Sachen, weil die anderen sind keine Juden. Wenn sie unter sich wären, würden sie es nicht tun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer sowas macht, lügt über Allah. Das Interessante ist doch, dass genau diese Sache heutzutage nicht nur die Juden machen, sondern Muslime. Es gibt Muslime, möge Allah sie recht leiten, sie sagen, ich darf von einem Kafir Geld nehmen, brauche sie nicht zurückzuzahlen. Ich darf, irgendwas Einfaches. Schwarz parken, irgendwas Falsches machen, weil das sind Kuffar, ich brauche es ihnen nicht zu geben. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns hier, er sagt hier, sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Wer also denkt, er darf jemanden betrügen, weil er kein Muslim ist, das ist eine Lüge. Und leider ist diese Sache natürlich vorhanden. Aber nein, wer seinen Bund hält und gottesfürchtig ist, gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Was ist der Bund zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala? Ah, der Bund zwischen uns und Allah ist, dass Allah unser Gott ist und wir sind seine Diener und wir müssen ihm gehorchen und dafür vergibt uns unsere Sünden und lässt uns ins Paradies ewig eingehen. Das ist der Bund zwischen ihm und uns. Und das beinhaltet alles. Und das beinhaltet ebenfalls, wenn wir Allah gehorchen, dass wir ihm in solchen Sachen gehorchen. Betrügen darfst du niemanden, auch nicht einem Kafir. Und zu lügen, über Gott zu lügen oder jemanden zu betrügen, ist ein Vertragsbruch. Ist ein Vertragsbruch mit Allah subhanahu wa ta'ala. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Also diejenigen, die fürchten, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zornig wird. Dazu hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt eine Sache. Im folgenden Vers heißt es nämlich, diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide, das heißt ihr Schwören, für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Und Allah wird am Tag der Auferstehung weder zu ihnen sprechen, noch sie anschauen, noch sie läutern. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Also jemand, der seinen Vertrag bricht mit Allah und der schwört und dabei lügt, und jemand, der sowas macht, wird im Jenseits verlieren. Wird ein Verlierer sein am Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihn zusätzlich nicht ansprechen und auch ihn nicht anschauen und nicht reinigen. Und er wird zusätzlich schmerzhafte Strafe der Hölle bekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte nämlich, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir. Also wer schwört und dabei lügt, also er schwört und er weiß, er lügt. Ja? Er schwört, nicht jemand, der schwört und macht einen Fehler, nein. Er schwört und er weiß, er lügt bei diesem Schwur gerade. Wer schwört und dabei lügt, und er schwört, damit er ein Recht von einem Muslim bekommt, der wird Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah gegenübertreten, während Allah mit ihm zornig ist. Wa huwa alayhi, also liyaqta'a haqqan ri'in muslimin, لقي الله وهو عليه ربان. Dieser Hadith bei Bukhari bei Muslim. Und dann sagte Al-Ash'ath ibn Qais radiallahu anhu, ich schwöre, dass dieser Vers wegen meinem Anliegen herabgesandt wurde. Es ging um ein Grundstück zwischen mir und einem Juden. Der Jude leugnete, dass das Grundstück dem Muslim gehört, Al-Ash'ath ibn Qais radiallahu anhu. Und das erste, was ein Richter macht, wenn jemand zu einem muslimischen Richter sagt, eine Behauptung aufstellt, sagt, mir gehört das und das. Und er hat keinen Beweis. Das erste, was er fragt, ist, er fragt ihm, alaka bayyina, hast du einen Beweis für das, was du sagst? Dann sagt er, nein. Ich habe keinen Beweis dafür. Keine Zeugen, nichts Schriftliches, nichts. Nur meine Behauptung. Dann macht Richter als zweites, er wendet sich zu demjenigen zu, der von dem etwas verlangt wird, hat sich dann dem Juden also in dem Fall zugewendet, und zu ihm gesagt, schwöre, also das ist das Recht des ersten Menschen, der behauptet hat, mir gehört ein Grundstück bei dem, dann sagt dann fragt der Richter den Muslim, aber allgemein, derjenige, der behauptet, der wird gefragt, hast du einen Beweis? Sagt er nein. Dann fragt er den anderen, fragt er ihn, stimmt das? Gehört ihm wirklich die Erde? Dann sagt der andere natürlich nein, normalerweise. Also jetzt in dem Fall hat er nein gesagt. Das heißt normalerweise, wenn er unehrlich ist jetzt, ja. Hat er gesagt, nein, mir gehört ihm nicht. Die Erde gehört ihm nicht. Und dann habe ich wieder das Recht, als derjenige, dem man die Erde jetzt weggenommen hat, in dem Fall, Ich habe das Recht, jetzt zu sagen zum Richter, ich möchte, dass du von ihm verlangst zu schwören. Ich möchte, dass du von ihm verlangst zu schwören. Das Einzige, was ich in der Hand habe, ich habe nichts mehr. Weil der Prophet sagte, wenn wir jedem Menschen das geben würden, was er behauptet, dann würden manche Menschen Dinge behaupten, die gar nicht ihnen gehören. Dinge in Anspruch nehmen, die gar nicht ihnen gehören. Würde jeder kommen und sagen, mir gehört das, mir gehört das, mir gehört das. Das grundsätzlich gesehen, du musst das mal beweisen. Aber ein Recht hast du, du kannst von demjenigen, der es leugnet, verlangen, dass er schwören soll, dass es ihm nicht gehört. Weil dieses Schwören, wenn er ein bisschen Iman im Herzen hat, dann bringt das was. Dann wird er, auch wenn er schwacher Muslim ist und vielleicht beim Richter lügt und so, aber Schwören ist noch eine zusätzliche Sache. Wenn er schwört bei Allah, dass ihm dann dieses Grundstück nicht gehört, das kann er machen. Dann hat, aber anscheinend war das dem Sahabi al-Ash'ath noch neu, dieses Gesetz. Dann hat er gesagt, wie heißt es, da hat der Prophet zu Juden gesagt, schwöre. Der Jude sollte schwören, dass es ihm nicht gehört. Dann hat der Al-Ash'ath aber gesagt, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, der wird jetzt schwören, dass es ihm nicht gehört. Also Klammer auf, es ist ihm egal, ob er lügt oder nicht lügt. Er schwört einfach. Und dann gehört ihm die Erde und mein Vermögen ist weg. Dann gehört ihm die Erde und mein Vermögen ist weg. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers abgesandt. Den 77. Vers. Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Es war also eine Warnung für jeden Menschen, der vor allem beim Richter ist und schwört und dabei lügt. Schwört und dabei lügt. In diesem Fall sehen wir, dass das vollkommene Gericht gibt es nicht hier. Der Richter kann nicht alles wissen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kann nicht alles wissen. Er war als Richter, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm kein Wahi gegeben hat über eine bestimmte Angelegenheit, war er ein Mensch wie du und ich. Und deswegen, als einmal zwei Muslime zu ihm gekommen sind und sich gestritten haben in einer Angelegenheit, wem was gehört, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie gewarnt und ihnen gesagt, passt auf, wenn ich einem von euch als Richter etwas zuschreibe, also es gehört dir, obwohl es in Wirklichkeit dem anderen gehört, dann soll er es nicht nehmen. Das heißt, er soll es nicht nehmen, obwohl ich als Richter in diesem Dunya habe ich geschrieben, dass die Erde bekommt die Person XY. Wenn die Person aber weiß, dass es falsch ist und ihr nicht gehört, soll sie es nicht nehmen. Der Prophet sagt dann warnt, weil in Wirklichkeit spreche ich ihm nur einen Teil der Hölle zu. Also er wird es im Diesseits haben, aber dann wird es ihm nichts mehr nutzen danach. Da sieht man, das Gericht ist in diesem Leben, der Prophet ist der beste Richter auf Erden gewesen, aber trotzdem, er hat also gerichtet, genau wie Allah es will. Allah will, dass wir Menschen, weil wir das Verborgene kennen wir nicht, Al-Ghaib kennen wir nicht. Nicht jeder, der eine Behauptung macht, hat Recht. Also musst du deine Behauptung beweisen. Alhamdulillah, das ist unsere Religion. Ja? Und der kann nicht behaupten, fragen wir den Nächsten, die andere Person. Leugnest du? Spricht er die Wahrheit oder spricht er nicht die Wahrheit? Sagt er nein, der spricht nicht die Wahrheit, hat geleugnet. Oder wenn er zugibt, ist das erledigt, klar. Aber wenn er leugnet und sagt, nee, das stimmt nicht, was die andere Person gesagt hat, dann hat der Erste das Recht zu verlangen, dass der Zweite schwören soll. Wenn er schwört, Sache ist vorbei. Der andere hat gewonnen, den Prozess. Der andere hat den Prozess gewonnen. Ja? Weil nicht jeder, der eine Behauptung aufstellt, muss die Wahrheit sagen. Überhaupt nicht. Und grundsätzlich gehen davon aus, dass jedem Menschen das gehört, was er in seinem Besitz hat. Wenn jemand in seinem Haus sein Bett stehen hat, dann grundsätzlich gehört das ihm. Auch wenn er jemand anderes behauptet, er hat es von mir gestohlen, nein, in seinem Haus steht es, also sieht es so aus, gehört es ihm, also gehen wir davon aus, dass es ihm gehört. Na. Es gibt noch einen zweiten Grund, der erwähnt wird in Sahih al-Bukhari, als Ursache für die Offenbarung dieses Verses, und zwar sagte Abdullah ibn Abi Aufa, radiallahu anhu, dass es einen Mann gab im Markt, der zu schwören pflegte, sinngemäß, er sagte, meine Ware, die ich habe, er sagte, ich schwöre, ich habe sie für 10 Euro gekauft. Weil er verkauft es für 12 und der andere sagt, es ist zu teuer und sagt ihm, ja, aber wie heißt es, ich habe für 10 Euro gekauft, deswegen, ich kann dir für 12 verkaufen, ich will auch irgendwas verdienen dabei. In Wirklichkeit, er hat es für 8 gekauft oder für 5 oder für noch weniger, egal. Er schwört dabei, dass er die Ware für einen bestimmten Preis bekommen hat, obwohl in Wirklichkeit ist es viel geringer gewesen. Nur er will es nicht dem Käufer sagen, weil der Käufer würde dann natürlich noch mehr, noch einen Preis runtergehen wollen. Der Sinn des Ganzen ist, wer schwört und dabei lügt, Allah droht ihm mit der Hölle. Das ist das Problem. Dieser Hadith ist auch in Al-Bukhari. Also diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Jemand nämlich, der über Allah lügt, absichtlich lügt, ja, und glaubt, dass es halal ist, der ist ungläubig. Ja. Aber jemand, der etwas aus Versehen über Allah falsch sagt, na, das ist eine schwere Sünde, wenn er nicht sich informiert hat vor. Denn wir können nicht sagen, jeder, der einfach redet, angenommen jemand fängt an, Tafsir zu machen, ja, und hat keine Ahnung. Und sagt, und dann am Ende stellt sich heraus, er hat viele Fehler gemacht. Und dann sagt er, oh, subhanallah, ich habe das nicht gewusst. Kann man mir nicht vorwerfen, nee, so ist es nicht. Also wenn du, die Bücher sind da und die Gelehrten sind da und du fragst nicht und du legst aus, wie du willst, nee, das ist verboten. Weil du darfst nicht ohne Wissen reden. Ja. Also es gibt nicht, was ich damit sagen will, nicht jede Art von Unwissenheit ist zu entschuldigen. Es gibt auch Unwissenheit, die nicht zu entschuldigen ist. Informier dich vorher, bevor du das machst. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihnen am Tag der Auferstehung nicht sprechen. Was heißt das? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird natürlich zu anderen Menschen sprechen. Das heißt, wenn es eine Erniedrigung ist für manche Menschen, dass Allah zu ihnen nicht sprechen wird, dann ist es eine Ehre für andere, dass zu ihnen sprechen wird. Wer das nicht versteht, der hat keinen Aql. Ja? Und somit ist also die Eigenschaft des Sprechens Allah subhanahu wa ta'ala hier natürlich zugeschrieben. Noch wird Allah sie anschauen. Also wenn Allah sie nicht anschauen wird als Erniedrigung, sogar dies sie leben, wenn du bei einer Person bist, die höher angesehen ist als du, und er beachtet dich nicht und schaut dich nicht an, ist eine Erniedrigung für dich. Und wie ist es dann mit dem Herrn der Welten? Das ist die größte Erniedrigung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also gleichzeitig, wenn er die manchen Menschen nicht anschaut, das heißt, er wird andere anschauen. Denn wenn er die anderen Gläubigen auch nicht anschauen würde, wäre es ja auch eine Erniedrigung für sie. Aber sie werden ja nicht erniedrigt, im Gegenteil. Sie werden geehrt. Noch wird Allah sie läutern, also das heißt, er wird die anderen läutern. Ja? Der gläubige Mensch wird nicht ins Paradies eingehen, bis sein Herz nicht gereinigt ist von jeglichem Hass und Neid zwischen sich und anderen Muslimen. Ja. Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben, also wird es für die anderen keine schmerzhafte Strafe geben. Oder das Gegenteil davon, es wird für sie die Gärten der Wonne geben. Und da kommen wir schon zum letzten Vers, 78. Vers. Und wahrlich, eine Gruppe von ihnen verdreht mit seinen Zungen die Schrift, damit ihr es für zur Schrift gehörig haltet, während es nicht zur Schrift gehört. Und sie sagen, es ist von Allah, während es nicht von Allah ist. Und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Eine Gruppe von ihnen, also von den Juden in Medina, verdreht mit seinen Zungen die Schrift. Allahu a'lam, wie sie damals die Tora gelesen haben. Aber wir lesen ja auch den Koran auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, und also mit Tajweed und mit Tartil, und also Tajweed, Tartil ist das gleiche, aber wir lesen den Koran mit Tajweed und mit einer bestimmten Melodie. Wieder liest den Koran mit einer bestimmten Melodie, mit der er nichts anderes lesen würde. Also wir singen andere Sachen, wenn Leute singen, dann singen sie nicht so, wie der Koran gesungen wird. Der Koran hat eine spezielle Melodie. Was ich damit sagen will, ist, dass der Koran hat etwas Eigenes für sich. Ja, das Koran lesen ist anders, das Koran singen ist etwas anderes als das Singen von anderen Sachen. Und vielleicht haben sie bestimmte Texte genommen, die Juden, Allahu a'lam, und haben sie so vorgetragen, so wie sie die Tora vortragen. So Allah sagt ja, sie verdrehen mit ihren Zungen die Schrift, damit ihr es für die Schrift zugehörig haltet, damit ihr denkt, das was ich euch sage, gehört zur Tora dazu. Wal'iyadhu billah. Das heißt, sie haben Sachen erfunden und haben es so gelesen, als damit man denkt, als jemand, der keine Ahnung hat, der die Tora nicht auswendig kann, dass es zur Tora gehört. Und das ist natürlich eine gewaltige Sünde, was sie gemacht haben, dass sie im Buch Allahs Sachen hinzugefügt haben, gesagt haben, es gehört zum Buch Allahs. Das ist Ridda. Das ist ein Abfall vom Glauben, wenn man Allah in seinem Buch Sachen hinzufügt oder wegnimmt. Ja, selbstverständlich. Und sie sagen, es ist von Allah, wal'iyadhu billah, während es nicht von Allah ist. Und da sehen wir eine kleine Sache, auf die ich hinweisen möchte. wenn man mit Juden oder Christen spricht. Und zwar, die Juden, die Christen, damals in Medina und auch noch heutzutage, Allah ist der Gott für sie und für uns. Und der Name Allah, der sich jetzt arabisch anhört, ja, ist der Name Allah von diesem einzigen Gott, sein Name. Und auch die Juden und Christen benutzen diesen Namen Allah. Auch die Juden und Christen heutzutage, die Araber davon, sie benutzen den Namen Allah. Wenn du die Bibel aufschlägst auf Arabisch, da steht der Name Allah überall. Wo im Deutschen Gott steht, steht dort Allah. Ja? Das sind nur die unwissenden, nicht-arabischen Christen und Juden, die denken, Allah ist der Gott der Araber. Die Christen unter sich sind sich nicht einig darüber. Weil in Wirklichkeit der Name Allah ist für alle diese drei Religionen der gleiche Name. Ja? Und das, was ich damit sagen will, hier, Allah sagt ja auch hier über sie, es ist von Allah. Sie lügen über Allah, erfinden einen Vers, lesen ihn seltsam oder lesen ihn so, wie die Tora lesen würden und dann sagen, es ist von Allah. Das heißt, sie benutzen den gleichen Namen, wie wir auch verwenden. Während es nicht von Allah ist, natürlich. Und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Und das ist die Katastrophe, dass sie es, obwohl sie wissen, es sagen. Und Alhamdulillah ist diese Sache unter Muslimen, soviel ich weiß, noch nicht passiert. Dass Leute Verse erfinden, Muslime jetzt, sage ich mal, ja, Sachen erfunden haben und den Leuten so vorgelesen haben, natürlich falscherweise aus Versehen, das passiert, ja. Manche Leute denken, das ist ein Vers aus dem Koran, ist aber gar nicht. Aber dass er jetzt irgendwie gegeben wird als Vers aus dem Koran, Alhamdulillah, so wird ich weiß, noch nicht passiert. Aber Hadithe sehr wohl. Hadithe sehr viel über den Propheten, wurde gelügt in die Geschichte. Deswegen gibt es ja auch die Hadithe Maudu'a, die erfundenen Hadithe. Und überhaupt allgemein wurde über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelogen. Und man hat Sachen als Hadithe gesagt, die eigentlich keine Hadithe sind. Und öfter hört man Muslime irgendeinen Ausdruck sagen und sagen, sie ist ein Hadith. Ja? Und sehr oft sind es keine Hadithe. Deswegen gibt es extra Bücher sogar, die manche Gelehrte geschrieben haben, in denen sie solche Aussagen, die fälschlicherweise als Hadithe gelten, aufgetestet werden, gezählt werden. 100 Stück werden auch oder noch mehr. Das gilt als Hadith, ist aber eigentlich auch keiner. Und meistens sagen die Hadith-Gelehrten La Asdallah. Man weiß gar nicht, wo das herkommt. Der Ursprung ist völlig unbekannt. Ist kein Hadith. Ja? Und da gibt es zahlreiche Beispiele. Wallahu ta'ala a'lam. Und was wir aus diesem Vers lernen, subhanallah, wenn sie also Verse erlogen haben, natürlich, deswegen ist ja die Bibel heutzutage verfälscht, klar, deswegen haben wir nicht mehr die Original. Aber, wenn sie, also das heißt also für uns, wenn sie uns etwas erzählen über ihre eigene Religion, können wir ihnen nicht mehr glauben. Nicht die heutigen sind vielleicht sogar ehrlich, Allahu a'lam. Ja, aber sie wissen nicht, was ihre Vorfahren mit dem Buch gemacht haben. Ja, das heißt, wir wissen, wenn sie uns über ihre eigene Religion berichten, müssen wir vorsichtig sein. Davon abgesehen, selbst jetzt, wenn du mit manchen Juden Christen sprichst und sie fragst, wie ist es bei euch mit dem und dem Gesetz, mit dem, zum Beispiel mit der Mehr-Ehe, dass man mehr als eine Frau heiraten darf, ja? Dann sagen sie, es geht bei uns nicht. Und es war uns verboten. Und das, und das darf man nicht. Und es geht gegen diese Rechte und was nicht was. In Wirklichkeit, ihre Bücher sind voll damit. Ihre Propheten, die unsere Propheten sind in Wirklichkeit, sie haben das gemacht, ja? Und sie verabscheuen es. Das Witzige ist, immer wenn sie irgendwas im Islam angreifen, in Wirklichkeit greifen sie damit ihre eigene Religion an, ihr eigenes Buch an. Ja? Deswegen, du kannst nicht verlässlich mit jemandem von ihnen reden. Wenn du mit ihnen redest, zum Beispiel über die Todesstrafe, sie werden dir sagen, nee, bei uns gibt's sowas nicht. Dann warum gibt's sowas nicht? Dann sagen sie, ja, das ist nicht das Recht des Menschen, ein Leben, was Gott gegeben hat, wegzunehmen. Bei euch im Alten Testament gibt es Todesstrafe. Wenn es im Neuen, jetzt sagen wir, das stimmt übrigens nicht, im Neuen Testament gibt es auch Todesstrafe. Aber wir sagen mal, es gibt im Neuen Testament keine Todesstrafe. Dann warum war es im Alten da? War es auch ein Widerspruch von Gott? Nein, war es kein. Das Gesetz war so. Nur ihr seid ungläubig gegenüber eurer eigenen Schrift. Das ist der Punkt. Ja? Sie haben, das heißt, wir können ihr nicht vertrauen, wenn sie über eigene Schrift reden. Deswegen, wie können wir uns informieren, was in ihren Schriften drin steht? Nicht, brauchen wir sich nicht viel Probleme, viel Sorgen machen. Wenn jemand interessiert ist, Alhamdulillah, gibt genug muslimische Gelehrte, die ihren Glauben gut kennen und die die Bibel gelesen haben und dann darüber Sachen geschrieben haben. Und die geben dir praktisch die Zusammenfassung dessen. Ja. Und das einfachste Argument von ihnen immer, wenn du ihnen einen Vers aus der Bibel zeigst und sagst, bei euch in der Bibel steht auch Todesstrafe drin zum Beispiel, und bei euch steht auch das und das und das drin, das einfachste Argument, was sie immer sagen, du hast den Text aus dem Zusammenhang gerissen. Du musst lesen, was vorher ist und was nachher ist. Bitte schön, liest vorher und nachher die ganze Bibel. Trotzdem wird sich diese Stelle nicht ändern. Und sie, manchmal natürlich hat der Text vorher und nachher einen Einfluss. Klar, das geben wir zu. Nur wir Muslime sind nicht blöd. Wir wissen das, weil das mit unserem Koran ja genauso gemacht wird. Manche Leute nehmen aus dem Koran einen Vers und sagen, im Koran steht das und das und das drin. Ja? Und sie vergessen zu lesen, was vorher und was nachher steht. Ja, und beim Koran ist es ja noch komplizierter. Es gibt Sachen wie Offenbarungsgründe, Offenbarungsanlässe, Sabab Nuzul, ja, und Aussagen, wie der Koran interpretiert wird von den Sahaba und von den Tabi'in und so weiter. Insofern, weil die es ja mit uns machen, machen wir den Fehler nicht mehr mit denen. Aber wie gesagt, das ist ein schwaches Argument. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.